schlägt kein Herz. Stattdessen zieht ein schwarzes Loch in sich hinein, all den Schmerz, den du verursachst. Ich habe Kummer und du lachst, als hättest du die volle Macht über mich, kleinen Menschen. Was soll ich nur über dich denken? Wenn der Körper sich gegen sich selbst wehrt, wenn der Körper sich selbst angreift, wenn die Gefühle gegen den Verstand siegen, was ist Leben dann noch wert? Ich gebe die Hoffnung weiter, dich jemals wieder zu sehen, aber noch warte ich da, dass wir wieder denselben Weg gehen. Das Gefühl ist mir fremd wie nie zuvor. Und ich erinnere mich an dein Wort, nachdem du niemals von meiner Seite weichen wolltest. Und nun ist es doch passiert, wieso ist es nur passiert? Ich frage mich, wieso du es nicht anders konntest, wieso du immer auf diesen Ausgang zugesteuert hast. Wie konnte es nur so weit kommen? Wie konnte es nur so weit kommen? Ob du jemals zurückkommst, doch du verneinst. Nun bin ich ziemlich einsam und allein auf dieser Welt. Und ich dachte, das Einzige, was zählt, ist, dass wir die Zeit hier gemeinsam verbringen könnten. Daraus wird nun niemals etwas werden. Und meine Seele von Tränen gefüllt, ich habe mich noch nie so leer gefühlt. Von diesem Stück Metall abhängig gewesen bin, so klein und sanft und zart zugleich, so samtig weich ist das Gefühl, es gibt mir so viel, bringt mich ans Ziel. So blick ich meinem Ende in die Augen und der Schmerz beginnt mir meine Kraft zu rauben. Ich bin in meinem Leben nicht allein, doch könnte an meiner Seite jemand anderes sein. Aus Fleisch und Blut eine Person, nur wer gönnt mir diesen Traum schon? Allein gelassen in der Ewigkeit. Das Einzige, das mir bleibt, ist dieses Stück scharfes Metall. Plus irgendetwas brauche ich nun mal. Könnte ich mir nicht vorstellen, dass es etwas gibt, das mir diese Klinge könnte setzen. Niemand, der mein Leid sieht, niemand, der mir mein Glück nur gönnen würde. Und so bin ich ohne Würde, ohne Verstand kurz davor, einen langen Weg durch den Sand zu gehen, irgendwann im Nichts zu stehen und die Liebe zur Klinge zu vergessen. Ich denke, das ist das Einzige, das mir etwas in meinem Leben brächte. Und all die dunklen Nächte fielen dann von mir herab. Und meine Seele von Tränen gefüllt. Ich habe mich noch nie so leer gefühlt. Will mir denn niemand glauben, dass mir all diese Probleme, all diese Gedanken meine letzte Kraft rauben? Rosen und Lilien und ein Grabstein, das sind die Dinge, die nicht mussten sein. Doch noch bin ich nicht tot. Noch ist mein Blut dunkelrot, noch ist meine Liebe nicht zu Ende. Doch ich gebe mich weiterhin in ihre Hände. Ich möchte nicht aufgeben zu lieben, noch möchte ich einen Versuch riskieren. Darum schlage ich mir 7 Wunden in den Arm und manch einer hofft, ich sterbe daran. Und in meiner Brust dort ist ein Spinnennetz gebaut. Und die Einsamkeit wirkt mit der Zeit vertraut. Und die Rosen verblühen und das Glück vergeht. Die Klinge, die nun mit dem Wind verweht. Glaubt mir doch bitte, ich hab euch gern. Ich möchte zu meinem eigenen Stern erleuchtet. Für mich und nur für mich. Doch zu mir kommen tut er nicht von allein, von allein, von allein. Ich möchte in seiner Nähe sein, mein Stern, der leuchtet für mich, mein Stern leuchtet durch die Nacht. Und er leuchtet nur für mich, und die Klinge ist sein Schweif. Die Erinnerung hält mich wach, doch die Zeit ist noch nicht reif, um von dieser Welt zu gehen. Bloß was wird die Zukunft bringen? Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich werde hier stehen und warten und auf so viele Arten versuchen, auf mich aufmerksam zu machen, bis ich umfalle vor Erschöpfung oder erblühe aufgrund der Genugtuung durch die Erfüllung meines Wunsches, mein Stern, mein Stern.